Und er ist der Schreiter. Ich war der Täter. Ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und ich kach Bob Beda. Vielleicht einmal mehr Rock und nicht schon mein Paper. Und der Richter sagt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und ich kach Bob Beda. Vielleicht einmal mehr Rock und nicht schon mein Paper. Weil du brauchst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 Zoll Räder und ich sitze aus Leder. Und der Richter sagt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und die Kachbar auf Räder, sie lenkt an meinem Jarak und ist an mein Paper. Weil zum Bleib keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 Zoll Räder und ich sitze aus Leder. Hier in meiner Welt geht's Umsatz. Bau mir ein LA, ich roch ihn zur Hälfte, der Rest ist für Tupac. Ich hab Geld und Masari gebunkert, denn ich ist Bruder. Außer wenn du mich kennst. Bra, ich hab auf Hawaii, ich fahre vor einem Benz. Zu der Gucci Boutique, sag mir Bra, was will Beef. Ich war Paradashi, Käppi tief und ich schieß. Rollen Bett ist mein Cheese, locker easy Kolleg. Ja, der Bra von süß ein Respekt, auch wenn keiner von euch versteht. Dass der Lila Bass mir schmeckt, komm und ballert die weg. Nur noch Cash in meinem Head, jeder Song ist ein Brett. Roll noch ein, ich bin fett, roll noch ein für den Bra. Und ich fließe sie am Schall, komm wir vergessen was war. Denn ab heute geht es uns gut, Bra, ich krieg nicht genug. Alle Feinde sind gut, du hast besser den Mund. Wenn die Kriege mich sucht, versteck ich mich bei Freunden. Ich geh los, bedroh den Zeugen. Ja, ich sitz vor Gericht, die Beweise sind frisch, doch ich werde alles leugnen. Und der Richter sagt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und ich kach vor Beda. Vielleicht einmal mehr Rock und nicht an mein Paper. Und der Richter sagt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und ich kach vor Beda. Vielleicht einmal mehr Rock und nicht an mein Paper. Weil du bleibst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 zur Räder und ich sitze aus Leder. Es war dunkel, doch ich sah das nicht, ey. Ach, er tickt mich, nein, ich warte nicht, ey. Hör mein Album, alles hört, ey. Ja, gib mir Gas, ja, mein Wagen fährt, ey. Fahr durch die Straßen im Rari, ja. Mach ihr jetzt Urlaub auf Bali, ja. Sie sind da rich in der Barbie, ja. Bin ein Playboy, so wie Kali, ja. No, no, no, no, das ist Rose, meine Bros. Rose, nur meine Bros. Rose, nur meine Bros. Fliegen auf, bis zum Boot, ey. Diamanten aus Antwerpen, ey. Ja, die bleiben bis wir sterben, ja. Ja, Digga, glänzen so wie Sterne, ja. Und der Richter schreibt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und ich kach vor Beda. Vielleicht einmal mehr Rock und nicht an mein Paper. Und der Richter schreibt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und ich kach vor Beda. Vielleicht einmal mehr Rock und nicht an mein Paper. Weil du bleibst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 zur Räder und ich sitze aus Leder. Und der Richter sagt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star so wie Neymar. Und die Kappe auf Vader, sie denkt an meinen Erfolg und ich an mein Paper. Weil du bleibst keine Gegner. Ach komm, wir wechseln das Thema. Ich bin 22 zur Räder und ich sitze aus Leder. Galileo!